1. Dies ist ein Anweisung für den Musikmeister nach der Melodie of a Derb nicht, ein besonderes Lied von David, das er verfasst, als er vor Soul in die whole flow. 2. Es ist mir nadig, o Gott, den bei dir such mein Seel zuflucht, ich mochte mich him schatten deiner Flügelbergen, bis die Drohend gefer vorübergezogen ist. 3. Ich ruf zu Gott, dem Höchsten, zu jenem Gott, der Almain Angelegenheiten zu einem Erfolgreichen entfert. 4. A word hilf vom Himmel senden, mich zu retten, warend diegenigens jurektweist, die mich bedrängen, Gott word sein nade und true worksam werden lassen. 5. Ich befind mich in einer gefahrlichen Lagen mitten von Lohen und Massenter Menschen Ligen, die zerstoring verbreiten, ihr Zahn sind wie Speer und ihr Zuingen glichen scharfen Schwerten. 6. Erheb dich über den Himmel, o Gott, und lass deine Herrlichkeit über der Gesamten Erde sichtbar werden. 7. Mein Feinde haben meinen Schritten ein Netz gestellt und mich tief gebüht, doch es sind schließlich selbst in die Grube gefallen, die es vor mir gegraben hatten. 8. Mein Haus ist fest entschlossen, o Gott, mein Haus ist beret, die Schalb wird ich Lieder singen und dich mit Instrumental Music preisen. 9. Wash auf! Mein Geist, erwacht, harfen zither, den ich besichtige, bereits beim Anbruch der Morgenrot das Loblied zu beginnen. 10. Ich wer dichenter den Vulcan preisen, Herr und deinen Namen inmitten der verschiedenen Nationen mit Gesang rumen. 11. Den Dane Nade ist so gewaltig, das bis zum Himmelreich, und Dane true erstreckt sich bis hinauf zu den Wolken. 12. Erheb dich über den Himmel, o Gott, und lass Dane Herrlichkeit über der gesamten Erde erstrahlen.